Sonsam auf dem... Sonsam auf dem Mund, halb offen. Und die Augen spielen verrückt. Gedanken fliegen, der Kopf ist leer. Der Körper, oh so leer. Ich weiß, ich hab es so viel vor. Und wirklich nichts gemacht. Und wollte nie eine Hülle sein. Nichts getan und nur gedacht. Hör Geräusche, ihr lacht. Sie sind am Ballen dran. Hör Geräusche, ihr lacht. Sie sind da und holt mich an. Der Wartelraum schluckt alle Geräusche. Die Kopfhörer brauchen das, was ich höre. Und jetzt nach tausend Jahren zerlang bist du den Kopf und schaust das Stirn auf und reiz an. Er wollte Verschuldung.